auch oh, so voll durchquetschen und so. Nix da, Alter. Ich nix da, es war einfach. Es war voll, okay, es war voll. Gott. Aber es war einfach mal geil, so. Schön. Ganz ruhig mit anderen Leuten gequatscht und so, war ein Killer. Mann!